Die ASC-Forschung, Altered States of Consciousness, boomte. Bald drängten psychedelische Substanzen mit ganzer Macht in die Öffentlichkeit. Dafür war nicht zuletzt eine monumentale Bildreportage im Life Magazine verantwortlich, die 1957 unter der Überschrift Seeking the Magic Mushrooms erschien und über Pilze berichtete, die seltsame Visionen erzeugen. Wir haben so viel über russischen Kolonialismus und Ausbeutung gesprochen, hier haben wir eine Episode, die wie in einem Brennglas ähnliche koloniale Praktiken für den Westen zusammenfasst. Magic Mushrooms, also psilocybinhaltige Pilze, waren in Mittelamerika seit Jahrhunderten im Gebrauch. Die Azteken nannten sie Teonanacatl, das Fleisch der Götter. Nach der spanischen Eroberung verfolgte die katholische Kirche den Genuss halluzinogener Pilze aufs Schärfste. Handelte es sich doch in ihren Augen um eine, na, was wohl, teuflische Praxis. Trotzdem existierte diese über die Jahrhunderte hinweg im Geheimen weiter. Auch als die Menschen katholisch wurden, griffen sie zu den Zauberpilzen, ging es darum, Kranke zu heilen oder Prophezeiungen zu treffen. Und dann heiratete die in Russland geborene Kinderärztin Valentina Pavlovna Guerken den amerikanischen Bankier Robert Gordon Wasson. Als sie 1927 auf Hochzeitsreise Pilze sammelte, war er entsetzt und weigerte sich, diese zu essen. Daraus entwickelte sich eine gemeinsame Passion. Die beiden glaubten, die indogermanischen Völker in Pilzliebhaber und Pilzverächter einteilen zu können. In Zeiten vor aller Geschichtsbeschreibung müssten die Menschen einen göttlichen Pilz verehrt haben. Der Kult sei mit einem mächtigen Tabu belegt gewesen, was zu den Extremen in Sachen Pilzkonsum führte. An obskuren Theorien herrschte im 20. Jahrhundert kein Mangel. Das Ehepaar erklärte sich zu Ethnomykologen und beschloss, nach dem heiligen Pilz zu suchen. 1952 fiel ihnen ein Artikel des Harvard-Botanikers Richard Evans Schultes in die Hände, der den Gebrauch psychoaktiver Pflanzen durch indigene Kulturen erforschte. Dort war vom Fleisch der Götter, dem heiligen Pilz der Azteken, die Rede. Begeistert brachen die Wassons nach Mexiko auf. Doch niemand wollte sie in das Geheimnis einweisen.